Hier sind alle deutschen Sender. Der Großdeutsche Rundfunk überträgt aus dem Führerhauptquartier eine Ansprache des Führers an das deutsche Volk. Der Führer spricht. Meine deutschen Volksgenossen und Genossinnen, befreit von der schweren Last der seit langer Zeit auf uns drückenden Erwartung, sehe ich nun mal den Augenblick gekommen, um wieder zum deutschen Volk sprechen zu können. Der eingetretene Zusammenbruch Italiens war längst vorauszusehen. Nicht infolge des Fehlens geeigneter italienischer Möglichkeiten zu einer wirkungsvollen Verteidigung oder des Ausbleibens der erforderlichen deutschen Hilfe, als vielmehr infolge des Versagens oder besser des Nichtwollens derjenigen Elemente, die nunmehr als Abschluss ihrer planmäßigen Sabotage die Kapitulation veranlassen. Der Ausfall Italiens bedeutet militärisch nur wenig, denn der Kampf für diesem Land wurde seit Monaten in erster Linie durch deutsche Kräfte gestützt und getragen. Wir werden diesen Kampf nunmehr frei von allen belastenden Hemmungen fortsetzen. In 20 Sekunden ist es 22 Uhr und 2 Minuten. Wir geben Nachrichten des ratlosen Dienstes. Ostfront. Im Raum von Sewastopol nur örtliche Abwehrkämpfe. Unsere Schlachtflieger brachten gestern mehrere Geschütze und Granatwerfer zum Schweigen. Ostwärts Stanislau und südwestlich Kowel heftigere örtliche Kämpfe. Auf 50 Sekunden! Zwischen Karpaten und oberem Dniester schlossen ungarische Truppen mehrere feindliche Kompanien ein, die im Schutz dichter Wälder eingesickert waren. Die Feindkräfte wurden vernichtet. Auf 50 Sekunden! Italienfront. An der süditalienischen Front scheiterte eine Reihe feindlicher Späh- und Stoßtruppunternehmen. Unsere Granatwerfer bekämpften südostwärts Cassino feindliche Ausladungen. Im Landekopf von Nettuno brach ein deutscher Stoßtrupp überraschend in die feindlichen Stellungen nördlich der Strada 82 ein. Eine Anzahl Gefangener wurde eingebracht. Auf 20 Sekunden! Achtung, wir geben die Luftlagemeldung. Über dem Reichsgebiet befindet sich kein feindliches Flugzeug. Wir geben die Zeit. Auf 10 Sekunden! Dies also ist V1. Gespensterwaffe, die neue Heimsuchung, wie sie in der englischen Presse genannt wurde. Grelles Scheinwerferlicht tastet über den schlanken Leib dieses tonnenschweren Sprengkörpers. Auf Spezialtransportgeräten, gezogen vom wilden Esel, wie die Männer hier dieses Transportmittel bezeichnen, wurde der Sprengkörper herangeschafft. So also sieht V1 die geheimnisvolle neue Waffe aus. Und geheimnisvoll sind die Kommandos. Geheimnisvoll sind die Geräusche, die aus dem Innern des Sprengkörpers an mein Ohr dringen. Schweigsam tun die Soldaten an dieser Waffe, an dieser jüngsten Waffe, hier in den letzten Minuten, bevor sie den Vogel, wie sie V1 nennen, auf den Weg schicken, Licht. Ist diese Waffe ein erster Schritt in das Zeitalter des Unmöglichen?